Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sind zu Besuch im Puppenmuseum Käthe Kruse. Guten Tag, liebe Kinder. Liebe Lehrer, herzlich willkommen. Haben Sie bitte Verständnis, dass ich mich hauptsächlich an die Kinder wende. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch entschlossen habt, das Käthe Kruse Puppenmuseum in Donauwörth in Schwaben zu besuchen, das bereits seit 1993 besteht. Ihr werdet hier Leben und Werk der weltbekannten Puppenkünstlerin kennenlernen, die von 1883 bis 1968 lebte. Es war Weihnachten 1905, als sich Käthe Kruses Tochter Maria eine Puppe wünschte. Doch alle Puppen, die Vater Max Kruse, ein bekannter Berliner Bildhauer, in den Kaufhäusern sah, waren steif und kalt. Da riet er seiner Frau, selbst eine Puppe zu machen. Und Käthe Kruse wusste, wie die Puppe sein sollte: warm, weich und nicht zu schwer, sodass die Tochter sie auch tragen konnte. Sie nahm ein Stück Stoff, etwas Sand als Füllung und eine Kartoffel als Kopf. Und schon war das erste Puppenkind geboren. Da diese Puppe großen Erfolg bei ihrer Tochter hatte, wollte Käthe Kruse ihre Künste verbessern und machte immer neue Puppen. Damals ahnte sie noch nicht, dass die Puppenmacherei zu ihrem Erfolg und Glück werden sollte. Um 1910 wurde Käthe Kruse eingeladen, ihre Puppen bei der Ausstellung »Spielzeug aus eigener Hand« im Warenhaus Tietz in Berlin auszustellen. Käthe Kruse wurde über Nacht berühmt, nicht weil Puppen etwas Neues waren, sondern weil sie nicht wie bisher wie kleine Erwachsene waren, sondern eben ganz natürlich wie Kinder aussahen. So, nun habe ich aber genug erzählt. Beginnen wir unseren Rundgang. Zunächst einmal könnt ihr die Sammlung mit über 150 Käthe Kruse-Puppen sehen, die der Stadt Donauwörth im Jahre 1988 von Käthes Tochter Hanne Adler Kruse und ihrem Mann Heinz Adler übergeben wurde. Anschließend kommen wir in den Bereich der Herstellung der Käthe Kruse-Puppen. Da seht ihr Puppenkörper, die mit Haaren von Rehen gefüllt sind und Perücken geknüpft aus echten Haaren. Auch Stoffe für die Puppenkleider sind da ausgestellt, Handwerksgeräte und der Arbeitsplatz eines Augenmalers. Eine Besonderheit wartet auf euch im Gang. Da könnt ihr nämlich über Telefone Interviews mit Käthe Kruse aus den 1960er Jahren abrufen. Danach könnt ihr endlich aktiv werden in unserem Begleitprogramm, wo ihr Spielzeug aus Wegwerfmaterialien selbst produzieren könnt. Dieser Workshop dauert circa 90 Minuten. Übrigens, was ich euch noch sagen wollte, ihr könnt hier auch euren Geburtstag feiern, wenn euch das Museum gefällt. Allerdings müsst ihr zwischen 6 und 12 Jahre alt sein und dürft nicht mehr als 12 Kinder einladen. Eltern, Oma oder Opa können gern mitkommen. Die Feier kann unter der Woche oder am Samstag stattfinden. Jedes Geburtstagskind bekommt auch eine kleine Überraschung. Also, nun geht's aber los. Folgt mir bitte. Musik.